Früher oder später wird der Schlaf über mich kommen. Obwohl ich, wie immer, alles tue, um diesen Schlaf hinauszuzögern. Unmengen Kaffee, kalte Duschen, Spaziergänge mit offenem Mantel, damit mir die kalte Jännerluft gegen die Brust schlägt. Laute Musik, gregorianische Gesänge, die mir gegebenenfalls sogar den Unmut der Nachbarn einbringen. Aber ich weiß natürlich, dass ich diesen nächsten Schlaf nur hinauszögern kann und nicht verhindern. Warum ich alles probiere, um so lange wie möglich ohne Schlaf zu sein? Warum ich ankämpfe gegen die Qual meines Schlafes? Schlafe ich ein, erwache ich sofort in einem anderen Menschen, einem Fremden. Dabei folge ich weder räumlichen noch zeitlichen Ordnungen. Die Bilder vor meinen Augen beginnen zu verschwimmen. So erschöpft bin ich inzwischen. Es ist also soweit. Jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten. Ich bin nicht unzufrieden mit mir. Schließlich bin ich eine ganze Woche ohne Schlaf gewesen. Selten schaffe ich es so lange. Ich lege mich aufs Bett, denn ich weiß, dass es jetzt sehr schnell gehen kann. Immer mehr trübt mein Blick sich ein, bis die Lider niedersinken und Dunkelheit vor meine Augen ziehen. Dann dauert es aber nur einen Augenblick, den Bruchteil einer Sekunde, und ich erwache wieder. Dillingers Fluchtplan von Mike Markert. Ich schaue aus einem fremden Kopf durch fremde Augen hinaus in einen Zellenraum. Ich sitze auf einer Pritsche. Wie immer bemühe ich mich, mir so schnell wie möglich ein Bild zu machen von der Situation, in welche ich geraten bin durch mein Einschlafen. Ich weiß durch meine unzähligen Aufenthalte in anderen Personen, dass ich es darauf anlegen muss, den anderen zu töten. Nur so kann ich ihn auch wieder verlassen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden. Also ist mein vom Schlaf ausgelöster Aufenthalt in einer fremden Person für mich eine Zeitspanne, für den anderen jedoch der Rest seines Lebens. Das ist aber auch schon das einzig Positive, das mir zu dieser an sich unangenehmen Situation einfällt. Denn es ist ermüdend, dass mein Einschlafen immer zur Folge hat, besonders wach sein zu müssen, sofort in einem vollkommen fremden Anwesen zu sein, gezwungen zu sein, sich zu orientieren, zu organisieren und zu planen, wie diese Situation zu einem Ende kommen kann. Dazu kommt, und das ist jener Punkt, der mir immer die größeren Sorgen bereitet, dass ich mir natürlich Gedanken über meinen eigenen, in meiner Wohnung verbliebenen, schlafenden Körper zu machen habe. Denn auf ihn Acht zu geben, bin ich nun nicht imstande. Es hat zwar in der Vergangenheit erstaunlicherweise niemals diesbezügliche Probleme gegeben, dennoch habe ich kein gutes Gefühl dabei, mich immer eine nicht abzusehende Zeitspanne lang ohne meine Aufsicht zu lassen. Ich weiß ja, dass verheerende Unglücke oft eine Frage von Sekunden sind. Und dass ich bisher Glück gehabt habe, bedeutet ja nur für die Vergangenheit etwas. Für die Gegenwart ist es unerheblich. Schon in der nächsten Sekunde könnte irgendetwas passieren. Es gibt genug Verrückte. Schließlich habe ich ja an eines zu denken. Was passiert eigentlich mit mir, wenn meinem Körper, während ich mich in einem Fremden aufzuhalten habe, etwas zustößt? bin ich dann gezwungen, den Rest seines Lebens in dem Fremden zu bleiben? Bemerke ich etwas davon, wenn mein in der Wohnung schlafender Körper abstirbt und nur die in einem Fremden untergebrachten Gedanken von mir übrig bleiben? Reiß ich von einem Augenblick zum anderen durch den Tod meines eigenen Körpers, dass ich dem Fremden, in dessen Kopf ich mich aufhalte, von nun an nicht mehr ans Leben darf, sondern vielmehr daran interessiert sein muss, sein Leben zu bewahren? Oder will ich ihn dann, wenn ich spüre, dass ich keinen eigenen Körper mehr habe, in welchen ich zurückkehren kann, erst recht in einen schnellen Tod führen, um jene unerträgliche Vorstellung und Gewissheit zu beenden? Aber würde mir das überhaupt helfen? Oder bemerke ich nichts davon, dass mein von mir getrennter, ungeschützter Körper abstirbt in meiner Wohnung? Wenn ich gewohnheitsmäßig den Fremden töte und darauf weder in ihm bleiben noch zurück kann in mich selbst, was passiert dann mit mir? Bleibe ich als reines Denken zurück? Am Beginn einer unendlichen Irrfahrt? Solche Gedanken habe ich mir zu machen, während ich in einem fremden Kopf gefangen bin. Ich könnte irgendein Virus oder ähnlich gefährliche Bakterien einatmen, während ich schlafend in meiner Wohnung liege. Auch das ist in jenem Ausmaß durchaus denkbar, wie es besorgniserregend ist. Der Gedanke an meine neuen Nachbarn, an jene Menschen, welche vor kurzem in die Wohnung unter mir gezogen sind, bereitet mir allergrößte, vor allem aber akute Sorgen. Vielleicht gehören sie ja zu jener Sorte Mensch, die sich bereits am ersten Tag zu wundern beginnt, wenn eine Zeitung vor einer Tür, die sie eigentlich nichts angeht, weil es ja nicht ihre eigene Tür ist, liegen bleibt. Was passiert, wenn sie nach Tagen veranlassen, meine Wohnungstür zu öffnen? Vom Hausmeister oder, und dieser Gedanke ist ja noch schlimmer, von der Polizei? Dann stehen sie plötzlich in meinem Schlafzimmer und finden einen regungslos auf dem Bett liegenden Körper vor, der nicht imstande ist, auf ihre Zurufe, auf ihr Rütteln zu reagieren. Nicht auszudenken, was dann mit mir geschieht. Das kann nicht schiefgehen, wenn ich keinen Fehler mache. Ich werde ein paar Bissen des Essens nehmen. In der Zwischenzeit ist es ruhig geworden. Ich kenne die Situation. Die Häftlinge essen und die Wachen haben ihre Posten bezogen und alles ergibt ein klares Bild. Wie immer. Das ist wichtig. Die Übersichtlichkeit des Geschehens. Ich muss den Ablauf der Dinge so einfach wie möglich halten. Nur kein Aufruhr. Dann schießt auch keiner. Denn eine Schießerei schon im Essraum wäre eine Katastrophe. Da zählt keiner mehr die Kugeln, wenn die Häftlinge herumspringen und die Wachen nur eines zu tun haben, zu schießen. Verlieren die Wachen die Übersicht und somit die Nerven? Zischen die Kugeln ohne Vorwarnung durch die Luft, das kenne ich, das muss ich vermeiden. Ist erst einmal alles ruhig, kann es losgehen. Ich halte mir den Bauch, mache durch leichtes Stöhnen auf mich aufmerksam, halte gleichzeitig die Luft an und lasse mich nach hinten fallen. Durch ein vergittertes Fenster kommt Licht. Neben meinen eigenen Gedanken fahren auch die Gedanken des anderen durch den Kopf. Das ist ein mir hinlänglich bekannter Vorgang. Das ist immer so, wenn ich mittels meines Schlafes in einem anderen erwache. Schließlich ist es sein Kopf. Die Wachen werden mich ins Krankenzimmer begleiten. Ich werde mich krümmen, weiter die Luft anhalten, vielleicht sogar die Augen zusammenkneifen oder verdrehen. Dort wird man damit beginnen, mich zu untersuchen. Ich werde mich so benehmen, dass ich den gegenteiligen Anschein einer großen Gefahr vermittle. Und irgendwie werde ich zum Schrank mit dem Verbandsmaterial gelangen. Zur Waffe. Da fällt mir schon noch etwas ein, wenn es soweit ist. Ich muss ja sehen, was die Wachen unternehmen, wie viele es schlussendlich sind, wie sie sich postieren. Dass die Waffe dort liegt, ist nicht schwer zu organisieren gewesen. In dieser schlechten Welt steht an jeder Ecke einer, der bestechlich ist. Und mit der Waffe verstehe ich umzugehen. Das dauert eine Sekunde. Und das Blut von 3 oder 4 Leichen färbt den Boden. Je nachdem, wie viele mich im Essraum aufheben und ins Krankenzimmer begleiten. So schnell können die gar nicht schauen. Und es gibt für sie nichts mehr zu sehen auf dieser Welt. Pechvögel. Ich halte den Plan mit dem Krankenzimmer und seinen Sicherheitslücken für vollkommen aussichtslos. Um nicht zu sagen kindisch. Jedenfalls zum Scheitern verurteilt. So etwas funktioniert nur im Film, wenn der Film schlecht genug ist. Mir soll es aber recht sein. Denn für mich ist das ja nicht ungünstig. Am besten wäre es für mich, wenn dieser Plan in einer Art und Weise scheitert, die das Leben dieses Fremden beendet und gleichzeitig meinen Aufenthalt in ihm. Da ich aber gelernt habe, dass ich mich auf nichts und niemanden verlassen kann, weiß ich auch, dass es fürs Erste ganz gut ist, jene Personen, welche zu bewohnen ich gezwungen bin durch meinen Schlaf, zusätzlich zu verunsichern. Demnach bringe ich mich wie immer so schnell wie möglich ein und störe die euphorisch an das Gelingen des Plans glaubenden Gedanken, indem ich laut in sie hineindenke: Das funktioniert niemals. Der Fremde muss mich wahrnehmen. Nur so kann ich für Irritation sorgen und den Fremden zu Fehlern zwingen, wenn er sich plötzlich auf seine Ideen und Gedanken nicht mehr verlassen kann und er in jener Ausnahmesituation im Bruchteil einer Sekunde Gedanken ganz unterschiedlicher Herkunft zu sortieren gezwungen ist. Das hat sich bewährt, also mache ich es diesmal nicht anders. Das funktioniert niemals, denke ich noch einmal laut in den fremden Kopf hinein. Was ist los? Fange ich an durchzudrehen? Jetzt nur nicht die Nerven wegschmeißen. Der Plan kann gar nicht schiefgehen. Ich muss ihn nur immer wieder durchgehen. Mich vollkommen darauf konzentrieren, denn bald ist es soweit. Und da kann ich es nicht gebrauchen, die Nerven zu verlieren. Hast du gehört? Reiß dich zusammen, Dillinger. Die Zeit ist knapp und der Plan ist perfekt. Ich habe alles genau überlegt und vorbereitet. Ich darf nur nicht anfangen, mir selbst ins Handwerk zu pfuschen. Also sei still, Dillinger, und mach genau, was ich dir sage. Wir müssen einfach die Situation durchgehen, immer und immer wieder. Ich bin angekommen. Wir müssen einfach die Situation durchgehen. Wir? Das ist gut. Wenn der wüsste. Es erweckt vielleicht den Anschein, in einen fremden Kopf etwas hineinzurufen und diesen dadurch aus der Fassung zu bringen, wäre ein Vergnügen, ein Spaß, zu beobachten, wie man selbst anfängt, vorhanden zu sein, Platz zu greifen und sich im selben Ausmaß die Verunsicherung der jeweils fremden Person steigert. Aber das ist kein Spiel. Das ist die schreckliche Wahrheit jener Welt, in welcher ich gefangen bin. Dass ich während meines Schlafes einem anderen nach dem Leben zu trachten habe und gleichzeitig um meinen eigenen schlafenden Körper zu fürchten. Ich erwache und weiß nicht, was ich von der fremden Person zu erwarten habe. Unter welchen Umständen die Person lebt. Und wo und wann, wie alt sie ist. Das einzig Vernünftige an diesem mir zugemuteten unerträglichen System ist die Tatsache, dass ich ausschließlich in Männerkörpern erwache. Unsicherheit zu verbreiten hat sich in den Jahrzehnten als unerlässliches Mittel zum Zweck herauskristallisiert. Und diese Person, in welcher ich mich aufzuhalten gezwungen bin durch meinen neuerlichen Schlaf, spricht gut an auf mein erstes Eingreifen. Besser als sonst sogar. Ich vermerke diesen Umstand. Mehr nicht. Worüber sollte ich mich auch freuen? Das ist mein Alltag. Ich bin zufrieden mit der Entwicklung einer Situation, die für mich wie jedes Mal eine Zumutung ist. Und ich will jetzt den Kontakt nicht verlieren. Blindlings ins Unglück. Was heißt blindlings? Ich falle nach hinten, krümme mich vor scheinbaren Schmerzen. Ich stelle in diesem Moment für niemanden eine Gefahr dar. Man bringt mich in die Krankenstation. Und überhaupt, weshalb erkläre ich mir Dinge, die ich ohnehin weiß? Bei allem, was ich tue, brauche ich mich ja von Anfang an nicht zu verstecken. Ich weiß etwas, was der Fremde nicht wissen kann. Dass er gegen mich um sein Leben kämpfen muss. Und nicht einmal ich kann mir vorstellen, wie er diesen Kampf gewinnen soll. Wie sollte er eine Bedrohung für mich sein, wo ich doch körperlich immun gegen ihn bin? Wie bringe ich diese innere Stimme zum Schweigen? Das kann ich nicht gebrauchen, dass ich mir ständig selbst etwas in die Gedanken hineinschreie. Etwas vollkommen Sinnloses in einen todsicheren Plan. Und überhaupt, das geht mir auf die Nerven, dass nicht einmal dann Ruhe ist, wenn ich mit meinem Denken Pause mache. Werde ich etwa verrückt? Ich darf mich nur nicht verrückt machen. Gerade jetzt, wo ich mich auf Wichtigeres zu konzentrieren habe. Ich darf nur nicht anfangen, auf diese innere Stimme zu hören. Höre ich einfach nicht auf sie, dann wird sie auch gleich wieder verschwinden. Bestimmt. Also, alles noch einmal von vorne. Ich bin im Krankenzimmer. Und alle scharen sich anfangs um mich. Das ist selbstverständlich. In dieser Phase muss ich besonders vorsichtig sein. Ich gewöhne mich daran, eingesperrt zu sein im Kopf eines Eingesperrten, dessen Name Dillinger ist. Meinen gegenwärtigen genauen Aufenthaltsort kenne ich nicht, aber egal. Ich muss nicht wissen, wo ich bin. Ich bin ohnehin eingesperrt und der schwachsinnige Fluchtplan des Fremden wird an diesem Zustand kurzfristig nichts ändern. Da bin ich mir sicher. Also kann es mir egal sein, in welchem Land ich bin, weil ich dieses Gebäude im Moment ohnehin nicht verlassen werde. Zumindest nicht in Begleitung Dillingers. Ich warte also, sammle mich ein wenig, denn es kann jeden Moment soweit sein, dass die Situation Dillingers und dementsprechend auch meine Situation sich verändert. Denn jene Normalität in der Zelle wie jetzt, in diesem Augenblick, wird es nach einem gescheiterten und auch nach einem geglückten Fluchtversuch nicht mehr geben. Aber ich bin froh, wenn irgendetwas passiert, während ich in diesen immer neuen Fremden meines Schlafes lebe. Denn die Untätigkeit, der Stillstand von Situationen, betrübt mich umso mehr, je länger er andauert. Denn dann kann ich nur denken und warten. Und in eine Welt hinausschauen, die nicht meine ist, in welcher ich körperlich obendrein nicht vorkomme. Mich interessiert in dieser fremden Welt immer nur jene eine Tür, die nach draußen führt. Und natürlich ist es für mich nicht erfreulich, wenn zu viel Zeit verstreicht. Schließlich gibt es genug zu tun für mich in meinem eigentlichen Leben. Ich hätte in meiner Wohnung die Pflanzen zu gießen, die Räume zu lüften. Ich hasse es, wenn die Luft tagelang unbewegt verdirbt und ich bei meiner Rückkehr sie zu atmen gezwungen bin. Ich halte dann den Atem an, solange es mir möglich ist, während ich von einem Zimmer, von einem Fenster zum anderen renne, um es aufzureißen. Die dadurch entstehende Atemlosigkeit zwingt mich jedoch dazu, immer wieder diese verdorbene Luft einzuatmen. Mir wird schlecht, wenn ich jetzt daran denke. Und ich versuche, mich abzulenken. Ich stelle mir vor, wie groß der Fremde ist. Er steht inmitten der Zelle und bewegt sich nicht, blickt geradeaus. Ich kann ja nichts tun mit diesem Körper. Ich bin nur vorhanden. Schaue in jene Richtung durch seine Augen nach draußen, in welche der Fremde schaut. Und wenn er sie schließt, habe ich keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Es sei denn, meine durch seinen Kopf gejagten Gedanken bringen ihn dazu. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen. deshalb mache ich mir darüber keine großen Gedanken. Ich warte darauf, dass der Fremde sich bewegt, den Kopf in eine andere Richtung dreht, senkt oder hebt, damit ich Informationen einholen kann über meine Umgebung. Wir hören aber Schritte und Stimmen. Der Fremde macht einen Schritt nach vor. Es dauert gerade ein paar Augenblicke, da wird die Zellentür von einem Wärter geöffnet. Der Fremde und die Gefangenen der anderen Zellen werden zum Essen in eine Halle geführt. Ich muss mir Zeit lassen. Ein paar Bissen essen, bis alle zur Ruhe gekommen sind. Der Geruch in dem Raum ist widerlich. Und sicher ein Vorgeschmack auf das Essen, das die Gefangenen ausfassen. Ich ziehe mich in die letzte Ecke des Kopfes des Fremden zurück, um so wenig wie möglich davon mitzubekommen. Laut seinem Plan wird der Fremde bald Übelkeit vorgeben. Zumindest diesen Punkt kann ich jetzt nachvollziehen. Und der Fremde isst das Zeug wirklich. Und er denkt sich nicht einmal etwas dabei, das wüsste ich schließlich. Soll ich mich zurückhalten? Oder soll ich diesbezüglich etwas in seine Gedanken hineinrufen? Ich entscheide mich für die zweite Möglichkeit. Schließlich habe ich ja etwas vorzubereiten. Und das ist eine gute Gelegenheit, mich gleich wieder in Erinnerung zu rufen. Also, einen Biss soll er noch machen, dann mir wird schlecht. Und um dem Ganzen noch mehr Dramatik zu geben, ebenso laut und eindringlich: Ich muss mich übergeben. Verdammt, ist mir plötzlich übel. Das kann ich nun wirklich nicht gebrauchen, dass mir wirklich schlecht wird. Ich mich womöglich übergeben muss. Denn dadurch würde ich ja handlungsunfähig. Bevor mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung macht, muss ich mich beeilen. Es geht also los. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass meine laut in Dillingers Kopf hineingedachten Gedanken sofort körperlich ihre Übersetzung finden. Jetzt ist es soweit. Dillinger beginnt mit der Ausführung. Kippt nach hinten, krümmt sich, hält sich den Bauch, wie vorgesehen. Sofort sind einige Wärter zur Stelle. Zwei helfen Dillinger hoch, drei weitere sichern die Situation. Wie geplant bringen sie Dillinger in die Krankenstation. Dillinger ist mit dem bisherigen Verlauf der Dinge zufrieden. Das kann ich seinen Gedanken entnehmen. Jetzt wäre ein kleiner Zwischenruf aber gar nicht schlecht. Also, das funktioniert nicht. Dillinger! Dillinger! Die Wachen sind jetzt schon nervös. Beim kleinsten Verdacht wird der eine oder andere von ihnen schießen. Oder sogar mehrere. Spätestens draußen in der Krankenstation, wenn es keine Zeugen mehr gibt. Mach dich jetzt nicht verrückt, Dillinger. Nichts kann schiefgehen. Jetzt nur Schritt für Schritt. Und keine Fehler machen. Und um diese Stimme kümmere ich mich später. In der Krankenstation setzen sie Dillinger auf einen Stuhl. Mich wundert, dass sie Dillinger allein in dem Raum lassen. Es ist also gelaufen, wenn ich die Situation richtig lese. Ich wusste ja, dass mein Plan funktionieren wird. Jetzt fügt sich eins ins andere und schon bin ich draußen. Wie kann Dillinger nur so dumm und vertrauensselig sein? Ich sehe in dieser Situation vielmehr eine Bestätigung meiner Skepsis. Irgendetwas stimmt hier nicht. Davon gehe ich aus. Deshalb denke ich laut: Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht? Was soll hier nicht stimmen? Es muss nur alles sehr schnell gehen. Dillinger springt vom Sessel auf und stürzt zum Schrank, wirft sich auf die Knie, um unter den Schrank und nach der Pistole zu greifen. Das Fest kann beginnen. In dem Moment betreten die Wärter erneut die Krankenstation. Wo ist die verdammte Pistole? Selbstverständlich kann Dillinger keine Pistole finden. Das habe ich ohnehin gewusst. Dieses Schwein hat mich verraten. Und noch einmal, laut genug für Dillinger: Das habe ich ohnehin gewusst. Halt endlich dein Maul. Die Wachen sind irritiert wegen Dillingers Ausbruch. Halt! Leichtgläubig, halt mal. Kindisch, halt mal. dumm, rufe ich in seine Gedanken hinein. Denn eines ist klar, der Kampf zwischen ihm und mir ist nun voll im Gange. Jetzt darf ich nicht locker lassen, muss meine ersten Erfolge einfahren. Vertrauensselig wie ein Kind. Und für mich denke ich, so. Dillinger werden Handschellen angelegt und er wird in seine Zelle geführt. Euch wird das Lachen schon noch vergehen. Und dem Verräter ganz besonders, dem ich diese Situation hier zu verdanken habe. Später holt man Dillinger zum Verhör. Dillinger denkt aber nur und sagt nichts zu jenen Personen, die ihn verhören, die irgendetwas von ihm hören wollen. Ich kann mir ja vorstellen, was. Dillinger auch. Aber er ist zäh. Die sollen reden, was sie wollen. Und das Schwein kriege ich auch noch. Keiner von denen entgeht mir. Ich bin ohnehin nicht zu halten. Es dauert also nicht lange, bis man Dillinger erneut in seine Zelle bringt. Jetzt bin ich allein mit ihm. Ich hätte auf meine innere Stimme hören sollen. Vielleicht werde ich das in Zukunft tun. Ich scheine Instinkt zu haben. Das kann mir noch nützlich sein, wenn ich ohne groß nachzudenken einfach meiner Nase folgen kann. Oft sind Situationen einfach nicht absehbar, da könnte ich das gut gebrauchen, mich auf mein Gespür verlassen zu können. Seit Stunden beschäftige ich mich mit mir selbst. Dillinger denkt nichts. Dass mir derartig Hände gebunden sind, macht mich verrückt. Ich war noch nie eingesperrt in einem Eingesperrten und demnach noch nie so sehr zum Nichtstun und Abwarten gezwungen. Wer weiß, wie lange das hier dauern kann. Vielleicht ist dieser Dillinger einer, der sich in so einer Situation, nach dem, was gerade vorgefallen ist, hinlegt und wochenlang an die Decke starrt. Schließlich ist er ja gewohnt, Zeit nutzlos verstreichen zu lassen. Was soll ich dann machen? Was wird dann aus mir? Das ist mein Ende. Denn davon kann ich ausgehen, dass während so einer langen Abwesenheit irgendetwas mit meinem in meiner Wohnung im Bett liegenden Körper geschehen wird. Die mir unbekannten Nachbarn bringe ich auch nicht mehr aus meinen Gedanken. Denen traue ich mittlerweile alles zu. Vielleicht stehen sie sogar schon vor meinem Bett. Oder aber sie stehen bereits unten am Haustor, um zu beobachten, wie ich abtransportiert werde. Dillinger! Dillinger! Schreie ich nochmal in diesen Kopf hinein, genau wissend, wie sinnlos mein Anschreien gegen einen apathischen Dillinger ist. Hätte es nicht einer sein können, der auf dem Fensterbrett steht, um zu springen, weil er seine Frau mit einem Geschäftspartner oder von mir aus sogar mit seinem besten Freund, seinem Bruder, seiner Schwester, das wäre mir egal, das wäre mir alles egal, erwischt hat. Im Bett, im Auto, im Park, ganz gleich. Ich könnte Trivialität ertragen. Ich wäre bereit für alles, Hauptsache, er springt. Er springt sofort, ohne dass ich irgendetwas vorzubereiten hätte. Ich schlafe ein, erwache in ihm und er springt. Ich lese seine Gedanken, kenne die Geschichte und er springt. Ich genieße den Flug, zähle genussvoll die Sekunden und weiß, mein zu Hause im Bett liegender Körper ist in Sicherheit. Ein paar Augenblicke und ich erwache, gieße meine Pflanzen und öffne die Fenster. Hätte es nicht einer sein können, um den die Verwandten stehen und weinen, dessen Zimmer sie mit Blumen vollgeräumt haben und deren Gerüche sich mit dem Geruch des Sterbenden zu einem übelriechenden Ganzen vermischen. Einer, der die Augen kaum mehr zu öffnen imstande ist, bis er ein wenig später ein letztes Mal ausatmet. Es wäre für mich ein routinierter Vorgang, in einem aufzuwachen, der gerade aus seinem Lokal auf die Einkaufsstraße hinaustritt. Oder in einem, der im Stadion sitzt, beim Fußball. Oder in einem, der in sein Auto steigt, um zur Arbeit zu fahren. Ganz gleich wohin, damit könnte ich umgehen. Ich wüsste, welche Knöpfe zu drücken sind, um so eine Person unter die Erde zu bringen. Ohne große Umwege. Schließlich habe ich so viel Erfahrung mit ständig wiederkehrenden Situationen. Die Welt der anderen ist voller Normalität. Erwache ich in Menschen, deren Geschichte ich kenne, deren Leben und Sterben überliefert ist. Bedeutende, mächtige Menschen also erklären sich mir durch mein Erwachen in ihnen die Zusammenhänge. Bin ich es doch, der die Dinge so zusammenführt, wie sie schlussendlich wirklich waren. Dabei fällt mir allerdings auf, dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt, dass der Tod, wie ich ihn in einer Person herbeiführe, ein anderer ist, als ich und alle anderen in der Überlieferung nachlesen können. Doch ist es mir aus verständlichen Gründen unmöglich, diesbezügliche Erklärungen abzugeben. Wer würde mir glauben? Das einzige Argument, das für mich spricht, ist die Tatsache, dass es sich dabei um die Wahrheit handelt. Aber wie soll mir das helfen? Wozu sollte ich mein Leben noch komplizierter machen, indem ich irgendjemandem erzähle, dass ich es natürlich war, der Jesus von Nazareth ans Kreuz brachte, der Ödem von Horvath trotz absehbarem Gewitter hinaustrieb auf den Champs-Élysées? Dass ich es war, der Edison das Licht für immer abdrehte. Schließlich geht immer wieder auch jener eine Gedanke durch meinen Kopf. Was geschieht mit einem wie mir, wenn ich in einer ganz alltäglichen Situation, wenn ich also wach und in mir bin, von einem Augenblick zum nächsten tot umfalle? Alle anderen Menschen können sich, bei allen Hoffnungen, die sie sich machen, darauf verlassen, dass es dunkel wird in dem Moment, wenn ihr Leben aufhört. Und still. Aber was ist mit mir? Ich möchte gerne an die Finsternis glauben und an die Stille. Meine Befürchtungen allerdings sind ganz andere. Die Vergangenheit der Menschheit und meine Gegenwart sind tatsächlich eins. Ich habe die wichtigsten Tode der Geschichte herbeigeführt. Ich habe Kriege ausgelöst. Ich habe Kriege beendet. Ich habe Grenzen verschoben und Religionen in Gang gebracht. Ich habe eine Vielzahl von Sportlern auf dem Gewissen. Ich erinnere mich da an den Autorennfahrer Senna. Ein sympathischer Mensch, das muss ich zugeben. Schließlich habe ich eine Zeit lang mit ihm zu tun gehabt. Ruhig und besonnen und freundlich. Aber auch so einen kann ich nicht verschonen. Ganz im Gegenteil. Ich kann es nur darauf anlegen, es kurz und schmerzlos zu machen. Es in einem erträglichen Rahmen für den eigentlich Leidtragenden zu halten. In einer Kurve, die bei über 300 Stundenkilometern die ganze Aufmerksamkeit des Fahrers beansprucht, habe ich meinen lange vorbereiteten Auftritt gehabt. In solchen Fällen, also bei Sportlern zum Beispiel, habe ich es ausnahmsweise in der Tat immer wieder so angelegt, dass ich mich verheimliche. Und im entscheidenden Moment bin ich da gewesen. Schreiend seine Welt ins Chaos stürzend, den Wagen hinaus in die Mauer, wo die unbändige Kraft des Aufpralls, die Explosion und die Flammen mich erlösen. Karajan hingegen umzubringen, war mir ein Bedürfnis. Ich bekam ohnehin viel zu spät die Gelegenheit dazu. Er hätte aber wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt lang Kompositionen und Komponisten ruiniert auf der Bühne, wenn ich dem Ganzen nicht ein Ende bereitet hätte. Die Welt hat es mir zu verdanken, dass sie sich ein paar Jahre Karajan erspart hat. Ich habe ihn ihr erspart. Ich habe Karajan wegen dem, was er an der Musik verbrochen hat, immer schon verabscheut. Und als ich eines Tages einschlief, um gleichzeitig in ihm zu erwachen, war ich erfreut wie nie zuvor. Ich war erfreut, nach meiner lebenslangen Abscheu diesem Karajan gegenüber endlich zu erfahren, dass ich es war, der ihm seinen Schlagstock aus der Hand genommen hat, mit dem er jahrzehntelang auf die Musik ein- und diese Musik damit totgeprügelt hat. Ich erwachte, als er gerade in Wien war, um die Aufnahmen von Verdis Un ballo in maschera abzuschließen. Er war bei einer Besprechung in einer Wohnung. Die Einspielung, die ich anzuhören gezwungen war, war schrecklich. Ein selbstgefälliger Dirigent badete im Klang, suhlte sich darin. Selbst Placido Domingo als Gustavo konnte dagegen nichts ausrichten. Salz, dachte ich in den Dirigentenkopf hinein. Immer wieder Salz. Ich beschäftigte mich mit nichts anderem. Und natürlich konnte ich steigende Ungeduld in seinen Gedanken lesen. Dementsprechend stieg er bald in ein Taxi, um zum Albertinerplatz zu fahren und ins Café Mozart zu gehen. Er bestellte eine Wiener Melange und zwei Brötchen, eines mit Schinken und eines mit Käse. »Salz«, rief ich unaufhörlich. Kaum hatte Karajan die Brötchen vor sich, griff er hastig danach, aß aber dennoch mit Anstand. Ich las aus seinen Gedanken, dass seine Lust auf Salz dadurch jedoch nicht gestillt worden war. Ganz im Gegenteil. »Salz«, rief ich. Er griff nach dem Salzstreuer und schaute sich um. Mit einigen schnellen Bewegungen streute er Salz auf den Milchschaum seiner Melange und trank. In den folgenden Tagen war er während der Aufnahmen unkonzentriert, erwartungsgemäß. »Salz«, hörte er mich unablässig rufen. Beim Essen salzte er ohnehin stark gesalzene Speisen kräftig nach. Und selbstverständlich salzte er den Strudel, die Torten, das Bier, den Wein, das Wasser, alles. Immer wieder nahm er sogar eine Prise pures Salz. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Karajan brach körperlich und geistig ein. Die Aufnahmen wurden zum Fiasko. Bald reisten wir aus Wien ab. Die Aufnahmen waren zwar in einem katastrophalen Zustand, aber Karajan wollte nur weg. In Salzburg war dann der Ballo für eine Aufführung bei den Salzburger Festspielen vorzubereiten. Karajan war müde und verwirrt. Ich hatte ihn bald soweit, das war mir klar. Er schleppte sich noch einige Male ins Festspielhaus, um den Proben beizuwohnen. Körperlich stand er an seinem Pult. Erschöpft. Seine Gedanken waren ohnehin weit weg. »Salz«, rief ich. Ich hatte ihn vollkommen in der Hand. Sein Körper hatte den Angriffen nichts mehr entgegenzusetzen. Er schlief ein und ich erwachte. Menschen früherer Kulturen, beispielsweise aus der Steinzeit oder aus dem dunklen Mittelalter, sind kein nennenswertes Problem für mich. Ich weiß natürlich Dinge, ich kenne Zusammenhänge, welche ihnen unbekannt gewesen sind. Diese zu nutzen, ist für mich immer sehr hilfreich. Ihre Art zu denken ist mir in keiner Hinsicht gewachsen. Das sind einfache Zeiten, immer noch. Ich wünschte mir jetzt in dieser schwierigen Phase mit Dillinger so einen einfachen Aufenthalt. Dillingers Gedanken gehen einen Kreis, der ausgeleert und stumm ist. Blind und demnach ohne Bilder. Er darf seine Zelle nicht verlassen, haben Sie gesagt. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Aber mir sind dadurch die Hände gebunden. Denn was soll ich in so einer Situation machen? Ich könnte versuchen, diesem Dillinger immer und immer wieder in seinen Kopf hineinzuschreien. Er soll durch den Zellenraum rennen und mit dem Kopf gegen die Wand. 3 oder 4 Mal mit entsprechendem Anlauf und ohne Rücksicht auf sich selbst würde ausreichen, stelle ich mir vor. Aber ich kann die Situation einschätzen. Ich bin kein Zauberer und ich weiß demnach, dass dieser Dillinger so etwas Dummes nicht machen würde. Er müsste ja absolut verrückt sein, diesbezüglich auf mich zu hören. Er soll sich hinsetzen. Dillinger soll sich hinsetzen. Es nervt mich, wenn er an der Tür auf und ab geht. Auf und ab. Die ganze Zeit auf und ab. Setz dich hin, Dillinger. Das reicht nicht. Dillinger gibt keine Ruhe. Dillinger, die denken sonst, sie kriegen dich klein, weil du schon ganz aufgebracht bist. Ich denke so eindringlich, ich kann in seine Gedanken hinein. Ich werde nicht länger hier auf und abrennen, sondern mich setzen. Die dort draußen sollen nicht denken, dass sie mich klein kriegen. Mal sehen. Hierher! Vielleicht habe ich diesen Dillinger schneller hinter mich gebracht als befürchtet. Schnell! Hierher! Also vorwärts, Dillinger! Dillinger. Hinein ins Getümmel! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! In der Tat geht jetzt alles sehr schnell. Hier! Die Tür öffnet sich, 2 sichern mit Waffen den Gang, eine 3., mir ebenfalls fremde Person, betritt Dillingers Gesicht. Dillinger! Schnell! Wir haben uns einen Fluchtweg freigeschossen. Der Aufenthalt in Dillinger dauert lange. Viel länger, als meine Aufenthalte in fremden Menschen üblicherweise dauern. Ich kann die Angelegenheit nicht so vorantreiben, wie ich möchte und wie ich müsste. Dillinger ist mit seinen Freunden irgendwo untergekrochen. Die Strapazen überschreiten das mir erträgliche Ausmaß. Denn beinahe täglich überfallen wir Banken, aber auch Polizeiarsenale, um an Waffen zu gelangen. Und ich weiß mittlerweile, dass ich Dillinger unterschätzt habe. Er ist kein kleiner Ganove, den man vorschiebt, wenn Gefahr im Verzug ist. Vielmehr ist Dillinger jener, für den sich die anderen opfern. Ich werde also nicht allzu viel Gelegenheiten bekommen, um Dillinger ins Grab zu bringen. Sollte es dann soweit sein, muss ich einerseits die Situation sofort erkennen und im selben Augenblick mit allem Nachdruck die richtige Entscheidung treffen. Es ist mir nicht entgangen, dass die Überfälle der vergangenen Zeit nur Vorbereitung gewesen sind auf etwas Großes. Jetzt ist die First National Bank in East Chicago unser Ziel. Wieder fällt mir die erstaunliche Naivität, mit welcher Dillinger und seine Freunde an die Sache herangehen, auf. Offensichtlich haben diese Dinge damals so einfach funktioniert. Ich warne Dillinger trotzdem. Denke in ihn hinein, dass es Schwachstellen in dem Plan gibt. Ich will es aber nicht übertreiben, denn wenn ich die Situation richtig lese, ist der Zeitpunkt doch nicht wirklich reif für Dillingers Tod. Natürlich habe ich wieder recht. Der Überfall misslingt. Dillinger wird gestellt, die Situation ist unübersichtlich und ich weiß nicht, ob Dillingers Freunde noch am Leben sind. Jedenfalls werden wir, also Dillinger und ich, in das Gefängnis von Crown Point gebracht. Dillinger ist, trotzdem einer der führenden Köpfe der damaligen Unterwelt zu sein scheint, ein einfacher Geist. Denn sofort schmiedet er wieder Fluchtpläne, die sich in der Qualität nicht von seinen anderen Plänen unterscheiden. Vielmehr erinnern sie mich an Kinderspiele. Obwohl einmal der Gedanke durch seinen Kopf geht, er müsse besonders gewitzt und vorsichtig sein, da der Sheriff von Crown Point eine Frau ist und Frauen anders dächten als Männer und Sheriff Lillian Holy für ihn deshalb nicht berechenbar sei, beginnt er, eine Pistole aus Holz zu schnitzen. Lächerlich, denke ich. Allerdings nur für mich. An Dillinger vorbei, denn der soll ruhig schauen, wie weit er mit einer Holzpistole kommt. Umso erstaunter bin ich, als wir Tage später die Wachen in die Zelle zwingen und Dillinger die Tür hinter ihnen verriegelt. Mit Lillian Holys Wagen schließen wir die Flucht ab. Ich bin erstaunt, wie das hat funktionieren können. Dillinger trifft auf seine Freundin Evelyn Fratchett, die er Billy nennt. Sie mieten ein Apartment und nennen sich Mr. und Mrs. Hellman. Der Name ist genauso lächerlich wie Dillingers Fluchtpläne, denke ich, an seinen Gedanken vorbei. Obwohl ich ihm zugestehen muss, dass er doch jedes Mal freigekommen ist. Auch wenn die Tatsache, dass es so ist, mir unerklärlich und seltsam erscheint. Irgendwie ist seine Hartnäckigkeit, sein Optimismus beeindruckend. Ich schüttle diese Gedanken jedoch sofort ab, denn ich habe nichts anderes zu denken, als so schnell wie möglich eine Falle zu bauen, einen endgültigen Hinterhalt für Dillinger. Die eine oder andere seiner zwielichtigen Bekanntschaften könnte mir dabei behilflich sein, denke ich, während Dillinger seine Freiheit mit Billy genießt. Ohne dass ich es geahnt habe, taucht eines Tages das FBI auf. Dillinger und Billy sind gut bewaffnet. Ich genieße die Schießerei, gibt sie mir doch wieder Anlass zur Hoffnung. Diese Hoffnung zerbricht jedoch gleich, denn Dillinger und Billy gelingt die Flucht. Wieder kriechen sie irgendwo unter. Das Netz um Dillinger ist eng geworden. Bald darauf kommt es wieder zu einer Schießerei und Dillinger entkommt erneut. Das Glück dieses Menschen macht mir Sorgen. Längst hätte ihn eine der zahllosen Kugeln treffen und in den Staub befördern müssen. Billy scheint jedoch auf der Strecke geblieben zu sein. Jedenfalls setzt Dillinger seine Flucht ohne sie fort. Und in seinen Gedanken finde ich keine Erklärung für ihre Abwesenheit. Dillinger denkt nicht an sie. Dillinger ist dem dunklen Milieu, in dem er sich bewegt, gegenüber sehr vertrauensselig, bemerke ich. Dieser Anna Sage aus dem Bordell, welche Dillinger allem Anschein nach schon länger kennt, hätte ich niemals auch nur irgendetwas erzählt. Als ich sie zum ersten Mal sehe, weiß ich sofort, was mit dieser Person los ist. Natürlich. Die Zeiten sind schlecht und jeder hat zuerst auf sich selbst zu schauen. Ich setze Dillinger aber auf sie an. Schließlich könnte sie diese Billy ersetzen, denke ich in ihn hinein. Und Dillinger springt auf diese Idee sofort an. Er ist hungrig nach einer Frau. Das spielt mir natürlich in die Hände. Ich rede so lange auf ihn ein, bis er ausschließlich in Gedanken an sie ist, sich so nach ihr verzehrt, dass er leidet wie ein Hund. Ich schlage Dillinger vor, diese Anna zu einem Kinobesuch einzuladen. Sie stimmt erwartungsgemäß zu. Ich habe aus Dillingers Gedanken gelesen, dass er weiß, dass inzwischen eine Belohnung auf ihn ausgesetzt ist. Das war mir ohnehin klar, dass diese Anna ihm nicht aus reinem Glauben an Recht und Ordnung in den Rücken fallen würde. Jedenfalls wird diese Person Dillinger ausliefern, ganz in meinem Sinn. Es ist Sonntagabend, als wir auf dem Weg ins Kino sind. Wir sind also in Begleitung dieser Anna aus dem Bordell. Und auch Polly Hamilton, die Anna Dillinger vorgestellt hat vor einiger Zeit, ist zu uns gestoßen. Anna ist zerstreut. Das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Um 20.30 Uhr kaufen wir im Biograf-Kino in Chicago Karten für den Film Manhattan Melodrama mit Clark Gable. Ich rechne damit, dass die Falle jeden Augenblick zuschnappt. Denn ich bin überzeugt, dass Anna Dillinger verraten hat. Und ich bin demnach enttäuscht, als wir auf unseren Sitzen Platz nehmen und der Film beginnt. Ich kenne den Film. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Dennoch unterhalte ich mich gut. Als wir um 22.30 Uhr das Kino verlassen, läuft plötzlich alles wie im Film ab. Anna, das Vögelchen, das Dillinger verpfiffen hat, fliegt natürlich sofort aus dem Bild, denke ich, in Dillinger hinein. Dillinger ist irritiert aufgrund dieses Gedankens, der durch seinen Kopf saust. Er bekommt aber einen Augenblick später alle nötigen Erklärungen zum Sachverhalt. Special Agent Melvin Purvis gibt durch Anzünden einer Zigarette seinen Leuten das Zeichen, die Festnahme Dillingers durchzuführen. Das wäre nicht gut für mich. Nicht schon wieder festgemacht sein in einer Zelle für unbestimmt lange Zeit. Und Dillinger ist obendrein so überrascht von der Situation, in welche er geraten ist, dass er daran denkt, die Arme zu heben und sich kampflos zu ergeben in dieser, das sehe ich selbst, aussichtslosen Lage. Aber Dillinger vertraut inzwischen seiner inneren Stimme. Das habe ich daran gesehen, dass er in Bezug auf diese Anna jede meiner Anweisungen befolgt hat. Da ich keine Zeit zu verlieren habe, schreie ich den ratlosen und demnach für weitere Anweisungen empfänglichen Dillinger an: Zieh die Pistole! Dillinger, die hängen dich auf! Mehr braucht es gar nicht. Ich lese in Dillinger, dass die Gedanken an Kapitulation sich überschreiben mit Gedanken, die von Kampf und Flucht und dem Glauben ans Gelingen handeln. Das geht schnell bei Dillinger. Er greift also zur Waffe. Weiter kommt er allerdings nicht. 3 der 5 von den FBI-Leuten abgegebenen Schüsse treffen ihn. Er kippt nach vor, dann wird es in ihm dunkel. Ich öffne die Augen. Ich bin ausgeschlafen. Mein Körper ist daran gewöhnt, über lange Zeitspannen ohne Nahrung und ohne Flüssigkeit zu sein. Schließlich kennt er nichts anderes als diese Intervalle. Wären sie für jeden anderen Menschen undenkbar und tödlich, so sind sie für ihn Normalität. Ich gehe mit schnellen Schritten, ohne die verdorbene Luft in meiner Wohnung einzuatmen, zum Fenster des Schlafzimmers und öffne es. Es ist knapp 5:30 Uhr morgens. Die hereinströmende Luft ist mild. Ich atme sie genussvoll ein. Dadurch entspanne ich mich. Ich schlüpfe in meine Schuhe und den Mantel und gehe hinunter auf die Piazza. Dillingers Fluchtplan von Mike Markart mit Rudolf Wessely und Robert Henning. Gangster Manfred Judmeier. Musik Christoph Theiler. Tongestaltung Stefan Wirtitsch und Hertha Werner Tschaschl. Regieassistenz Fritz Oberhofer. Regie Alice Elstner. Produktion Österreichischer Rundfunk 2009. Nächste Woche um diese Zeit lernen wir eine nette Serviererin kennen, die sich rührend um ihre Gäste im Hotelrestaurant kümmert. Nicht einmal die greise, etwas nörgelige Mrs. Mannerheim kann Thelma aus der Ruhe bringen. Doch als die alte Dame immer hinfälliger und halsstarriger wird, setzt Thelmas Bruder Arthur ihr den Floh ins Ohr, Mrs. Mannerheim von ihrem Leiden zu erlösen und das kleine Vermögen einzukassieren, das sie von ihr erben soll. Hier und da eine Prise Gift, das dürfte doch für Thelma kein Problem sein. Die Sache mit der freundlichen Kellnerin von Henry Slessor. Und anschließend die Krimi-Vorschau am 27. März ab 0:05 Uhr. Deutschlandfunk.